Herzlich willkommen zu Helden der Straße Folge 28 mit Kai, dem German Truck Driver, und mir, Rainer, aka Druckverlust. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Wenn wir, da war gerade so eine Roboterstimme. Im Moment hat das Aufnahmedings, wo wir es aufnehmen, technische Schwierigkeiten. Ja, genau. Also ich nehme das ja auf und ihr wisst ja noch diesen kleinen Stromvorfall, den wir hatten. Und also es läuft hier noch gar nichts richtig. Ich habe noch kein neues Modem, noch keinen neuen Rechner. Es läuft alles jetzt über das mobile Setup tatsächlich. Wissen unsere Podcast-Leute überhaupt, was du für einen Stromausfall hattest? Nee. Nee. Shoutout an alle Baggerfahrer. Baggerfahrer hat eine große Stromleitung durchtrennt, dann ist ein bisschen viel Strom in der Wohnung angekommen. Ja, und so, hat ein bisschen Technik versagt. Aber keine Sorge, die Versicherung kommt dafür auf. Das dauert halt jetzt so ein paar Tage und jetzt müssen wir uns hier behelfsmäßig irgendwie durch den Podcast wühlen. Aber ich glaube, das klappt ganz gut. Ja, ich habe auch ein krasses Thema. Wir müssen drüber sprechen, an Leute, die das hören. MAN-Fahrer, die den, heißt der TGX3? Der heißt, das neueste? Ja, TGX3, genau. Ja, bitte melden bei mir bei Instagram. Ich habe eine Frage bezüglich des Notbremsassistenten, ob ihr den ausschalten könnt, wenn der bremst oder nicht. Bevor ich das Fass aufmache. Ja, kann man. Und zwar fährt Carsten, mein Kollege, mit dem ich immer zusammen nach Hannover fahre. Da kann ich nämlich gleich reingrätschen. Da habe ich letzte Woche kam die Frage vermehrt auf. Bei mir im Chat, ich glaube auch bei dir. Weil ich das Fass aufgemacht habe, intern schon. Ach so, okay. Ja, ich habe das angesprochen, ja. Ja, und was soll ich dir sagen? Man kann den unterbrechen. Ich habe Carsten gefragt. Carsten guckt mich an, so als wenn er sagen will, sag mal, Ritter, was stimmt mit dir denn jetzt schon wieder nicht? So, also, wie kannst du den unterbrechen? Aber nicht durch Gas geben. Doch, du kannst ganz normal durch Gas geben oder bremsen, egal was du tust. Aber es haben mir zwei Leute unabhängig voneinander gesagt, dass man dieses Notbremsszenario nicht abbrechen kann. Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört und deswegen bin ich gleich zu Carsten gegangen und habe ihn gleich gefragt, live im Chat. Und er hat das nochmal bestätigt, beziehungsweise über Funk bestätigt, sobald er auch nur ein Pedal berührt, ist der Notbremsassistent beendet. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe tatsächlich... Ich mache da ein Video, mal gucken, was die anderen sagen. Also es ist unfassbar. Also zwei Leute haben mir gesagt, sie konnten es nicht abbrechen. Okay, ja. Also, und jetzt sagt Carsten, ja. Genau, Carsten sagt genau das Gegenteil. Also Ich mache da ein Video. Ich mache so die Leute. Genau, ja. Also ich kann dich da gerne unterstützen, wenn du möchtest. Dann machen wir das einfach. Ach nee, du kannst ja den Notbremsassistenten nicht einfach triggern. Ne? Nee, das machen wir nicht, das ist zu gefährlich. Das wollte ich gerade sagen, sonst können wir es mal live gar keine zeigen. Meinen. Wie soll ich den triggern? Nee, aber ich kann ihn triggern. Also durch Carstens LKW halt. So. Achso, wo ist Carsten ausbremsen? Ja, genau, richtig. So, ja, und dann klatscht er hinten drauf, weil er es nicht abbrechen konnte. Perfekt. Clickbait, Junge. Geilste Video in meinem ganzen Kanal. Ah, ja, alles für die Klicks. Kai, du weißt doch, wie es ist. Genau, aber letzte Folge ist ausgefallen tatsächlich, weil ein Baggerfahrer vor Rainers Haussiedlung dort ein Kabel durchtrennt hat. Und dann hatte er halt, oder die ganzen Häuser da im Umkreis hatten keinen Strom. Und folgedessen hat Rainer dann... Ich habe es nicht verstanden, weil du sagtest, da kam zu viel Strom an. Wenn also das Kabel durchtrennt, wie kann dann zu viel Strom ankommen? Ja, das frage ich mich ja auch. Also es gab halt einen Kurzschluss, vier Häuser waren betroffen und dementsprechend so gut wie alles an Elektronik, was auch nur annähernd an der Steckdose war, ist gebraten, gegrillt. Ich hatte bei dem Rechner hatte ich ja die Hoffnung, das Netz, ich bin ja dann einen Tag später gleich los, nee, gar nicht wahr, nicht einen Tag, da war ja sonntags, glaube ich, montags gleich los, habe ein Netzteil besorgt, hab das eingebaut, dachte so, jetzt geht wieder. Und nee, also ich kann da so oft auf den Knopf drücken, wie ich will, da passiert nichts. Aber du bist ja da sicherheitsaspektmäßig krasser wie meine Wenigkeit. Ich habe hier schon so eine Steckdosenleiste, die so einen Überspannungsschutz hat. Das hast du doch auch. Genau, habe ich auch tatsächlich, ja. Und ich habe auch so eine Steckdosenleiste, dass wenn ich alles runtergefahren habe, genau, hab ich auch. Check die Steckdose das und schaltet alles komplett tot. Kann ich rausschmeißen, so. Das Ding, bringt nichts. Wie, bringt nichts? Also ich benutze ja, bei dir hat es doch nichts gebracht, das Ding. Ach so, ja, klar. Wegen dieser mächtigen Überspannung. Also der Typ meinte, das waren wohl 400 kV. Jetzt habe ich natürlich auch bei mir im Chat wieder welche gehabt, das kann gar nicht sein und bla bla bla. Jetzt muss ich aber dazu sagen, wir sind hier, also ich wohne hier direkt am Hafen und der Hafen wird mit, die Schiffe werden mit Landstrom versorgt. Und ich glaube nicht, dass das eine normale Hausleitung war, die da betroffen war. So, das weiß ich aber alles nicht. Das sind alles nur Mutmaßungen von mir. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Verantwortliche da, ich denke mal, irgendein Vorarbeiter war das, der hat von 400 kV gesprochen. Und dann macht hier die Sicherheitssysteme, machen in den Häusern gar nichts mehr. Dann knallt das nur noch einmal und dann war's das. Genau, also wenn Rainer jetzt übrigens, wenn er gerade redet und dann mal einen ganz kurzen Roboterhall hat, ist nur ab und zu Rainer, macht er keinen Stress. Ah, okay. Das liegt halt jetzt... Scheiße. Ich bin mit dem mobilen Modem vom LKW. Ja, bin ich, Junge. Das, hey, Junge. Wir müssen, also, ich hab noch ein Thema, das geht auch ums Livestreaming. Da kommen wir gleich zu. Ja. Ich habe da ein Video gemacht. Ich musste leider einen anderen LKW-Fahrer anprangern. Und auch sein, was er mir geantwortet hat, hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, mich selbst ein bisschen zu reflektieren tatsächlich. Okay, aber es geht jetzt nicht um das Video, das heute aktuell am 1.10.23 jetzt... Nein. Okay, gut. Okay. Oh, das macht das aber gute Aufrufzahlen gerade, ne? Das mit der Porsche, Junge. Als ich das gesehen habe, da ist mir gleich die... Boah, Junge, da können wir auch gleich drüber sprechen. Okay. Aber weißt du, wir müssen, bevor wir drüber sprechen, sagen wir, ey, wir haben uns das erste Mal gestern live getroffen, Alter. Ja, wir haben uns tatsächlich gestern das erste Mal, wir sind schon so lange, hängen wir schon, ich sag jetzt mal, aufeinander rum und haben miteinander zu tun, aber live gesehen haben wir uns gestern das erste Mal, nach dreimal verschieben, glaube ich. Aufeinander rumhängen, da habe ich kurz, habe ich gerade einen lyrischen Text vorbereitet. Okay. Pass auf, du errätst, von welchem Interpreten das ist. Okay, ich gebe so ein bisschen. Okay. Ich bin nur komplett mit dir, ich teile mein Bett mit dir. Hab so gerne Sex mit dir, am besten jetzt und hier. Ich würde alles teilen mit dir. Junge, ich kenne das. Bin so gerne allein mit dir, Baby, ich wein mit dir. Also bleib bei mir. Von wem ist es? Oh, ich komm nicht drauf. Ich komm das schon, sag es. Komm. Ich komm nicht drauf. Ich komm wirklich nicht drauf. Sido mit dem Titel mit dir. Ah, Sido. Ja, meine Güte, natürlich. Habe ich mir rausgesucht, weil ich mich so gefreut habe, dass wir uns gestern getroffen haben. Und ganz ehrlich, Hannes, das ist jetzt keine Floskel. Ich mag dich noch 100% mehr als vorher. Geil. Finde ich cool. Nee, ernsthaft, weil, wirklich. Und deswegen habe ich überlegt, wie das Podcast, weil ich mich so gefreut habe, wir sind auf der Rückfahrt. Leute, wir hatten nur Scheiße. Wir waren beide ja. Im Stau. Nur Scheiße. Ich habe die Storys bei dir gesehen. Ich denke, nee, oder? Aber der Hubschrauber war schön. Ah, genau, auf der Hinfahrt, wir sind gerade mal 10 Minuten, 15 Minuten auf der Autobahn. Da hat es gekracht. Es wurde einspurig und dann sind die letzten Autos noch durch diese Einspurige durch. Und dann auf einmal wollte das Auto vor mir auch durch, aber dann kam ein Rettungshubschrauber so quer über rüber, so wie im Angriffsflug und hat vor uns auf der Autobahn geparkt. Und ja, dann war ich erstmal in der Vollsperrung. Rainer zeitgleich von sich zu Hause oben Kiel, wir haben uns im Heidepark getroffen in Soltau. Mhm, genau. Und hatte oberhalb im Norden genau dasselbe, auch einen Stau, ne? Ja, genau, direkt vorm Elbtunnel, vor der Elbtunnel-Einfahrt ein Unfall. Ich denke, Alter. Das Faszinierende ist, wir kamen zeitgleich an. Ja, das stimmt. Wir hatten beide dieselben Staus und kamen zeitgleich an. Wie geil. Kai schickt mir eine Sprachnachricht. So, ey, wir sind jetzt auf dem Parkplatz, wir gehen Richtung Einfahrt. Die habe ich zu dem Zeitpunkt abgehört, also direkt dann, nachdem du sie mir geschickt hast, beim Aussteigen auf dem Parkplatz. Ich denke, Alter, passt, perfekt. Krass. Und dann haben wir uns das erste Mal live getroffen und es war irgendwie, ich weiß nicht, wie das, für mich warst du... Also du bist kleiner als meine Wenigkeit? Ja, aber dafür breiter. Breiter gebaut, der Typ. Einer als der Türsteher. Nein, also nur fetter männlich, ja. Und wir hatten wirklich, also wir haben uns tatsächlich privat getroffen, also privater geht es nicht, also mit der Familie. Ja, genau. Kinder, Partnerin. Also das heißt, wir haben also wirklich die Hosen runtergelassen. Und es war ein wirklich, wir sind... Ja, spät im Heidepark ankommen. Ich glaube, wir sind erst 15 Uhr rein oder sowas, ne? Wir waren 15 Uhr, 14 Uhr, irgendwie ja, so, ne? Ja, irgendwie so. 14:30 glaube ich, war es, genau. Eineinhalb und Stunden spät. Du eineinhalb Stunden Stau, ich eineinhalb Stunden Stau. Ja, 14:30, ja. Genau, und das Lustige war, wir waren als allererstes erstmal in so eine Wasserbahn und ich fand das so süß. Das fand ich wirklich süß. Ich hoffe, ich kann es erzählen, ansonsten musst du es rauskratzen. Yeah, ich fand es so süß, dass du mit deiner Stieftochter... dass ihr vor Jahren mal, als sie noch kleiner war, in der Wasserbahn dieses Foto gemacht habt, als ihr zusammen Wasserbahn gefahren seid und habt in derselben Konstellation, wer wo gesessen habt, heute dann, also gestern nochmal diese Fahrt gemacht und hängt und druckt dieses Foto aus und packt es genau neben dem Foto von früher. Ja, genau. Das fand ich richtig süß. Das fand ich richtig süß. Also, das ist krass. Nee, ich fand ich wirklich, nein, ich meine das echt ernst. Das fand ich süß. Ja, ja, das genau 10 Jahre später tatsächlich, ne? 10 Jahre. Krass. Das, warum das erste Foto zustande gekommen ist, total geil. Also mit 6 hatte Michelle, also mein Plastikkind, ihr kennt sie alle unter mein Plastikkind, so noch eine größere Klappe als jetzt. So. Und wir sind dann in Heidepark und dann sage ich, ey, lass uns doch mal mit der Wasserbahn anfangen. Passt ja auch, die ist relativ gleich nah am Eingang. Und dann stand sie da so mit ihren 6 Jahren, guckt mich an, sagt sie, Reini, das ist doch was für Babys, Alter. Ich sage, ja, wenn das für Babys ist, dann machen wir das jetzt so. Ne? Und dann rein. Und dann auf dieser letzten Schussfahrt hatte die so eine verdammte Panik. Und das konnte man auch in dem Foto sehen, dass er in der Schussfahrt gemacht wird. Und ich denke, Alter, egal wie teuer dieses Foto ist, ich sage, das kaufe ich. Und ja, ist bis heute mein Lieblingsfoto. Und das war jetzt gestern die Chance, 10 Jahre später nochmal dasselbe zu machen. Und mittlerweile gibt sie aber offen und ehrlich zu, dass sie Schiss hat. Nicht wahr, Kai? Die ist ja fast nirgendwo mitgefahren. Ne? Wasserbahn, ja. Wir haben Rafting. Wir haben alles versucht. Eine große Klappe wie der Mount Everest, aber du kriegst die da in solche Sachen nicht rein. Nee, super. Und ja, was sie konnten, die Mädels immer auf Toilette. Also wir kamen halt nicht weit. Die Toilette war unsere. Also Reini und ich haben da gestanden und haben gewartet. Ja. Und dann das müssen wir auch noch sagen. Da waren wir zusammen in der Krake, das fand ich auch so geil. In diese Krake, dieses Fahrgeschäft. Und ja, als wir dann danach wieder rauskamen, wir haben uns gefreut wie die kleinen Kinder, aber ich habe Reini angeguckt und gesagt, Alter, weil wir waren beide, das ist auch so faszinierend, wir waren beide das letzte Mal vor 10 Jahren im Heidepark. Ja, ja. Und ich gucke Reini an und ich sage, ernsthaft, also ich habe diese Höhe anders in Erinnerung, es war echt ein bisschen krasser als vor 10 Jahren. Und Reini hat sich gesagt, ja Mann, das war genauso. Ja, ja. Es hat einfach so harmonisiert zwischen uns beiden, es war das so toll. Das war mega gut, das war echt gut. Also es war so gut, dass wir uns gleich das nächste Mal schon so gut wie verabredet haben, ne? Ja, zur Kieler Woche da, oder wie das heißt, ne? Ja, ja, spätestens zur Kieler Woche, ne? Ja. Oh ja, also, auf jeden Fall. Also ich habe da, es hat wirklich uns allen, meiner Freundin, der Tochter Spaß gemacht. Aber eins muss ich noch sagen, ich war ja auch froh, dass du nicht geschockt warst, dass ich meine Freundin halt durchbeleidigt habe, als wir im Kolossus waren. Während der Fahrt. Ja, das war so geil. Das war so geil. Wir müssen das mit den Zigaretten noch erzählen. Ey, ja, warte, das es war Déjà-vu, ja so. Alter, absolut. Pass auf, es war so. Ich hasse den Kolossus, ich hasse den. Wenn es eine Story, ich hasse den. Und meine Freundin ist ja halt so, die liebt das, dieses Adrenalin, aber danach geht es ihr immer nicht gut. Also, die ist beknackt. So, und ich habe ihr, bevor wir standen ja nebeneinander in den 2 Reihen, wo wir in den Kolossus rein wollten, und ich habe zu ihr gesagt, ich sage ganz ehrlich, dass du mich hier wieder reinschleppst, ne? Ich hasse dich dafür. Und sie hat gesagt, ich habe auch Angst, aber ich möchte das unbedingt machen. Ich glaube, ich möchte das machen. Dann sind wir gefahren und dann ging diese Talfahrt ab und dann ab dem Zeitpunkt habe ich sie komplett durchbleibt. Ich habe gesagt, du schläfst nicht mehr in meinem Haus, du schläfst in einem anderen Bett. Reini hat sich hinten nur kaputt gelacht. Ich habe diese ganze Bahn durch, ich habe die komplett angeschrien. Während er seine Freundin angemeckert hat, übrigens, sind seine Zigaretten nach hinten geflogen. An uns vorbei. Genau. Und auf jeden Fall, wir kommen dann unten an und von hinten schreit dann irgendein junger Bengel, ich habe hier Zigaretten gefunden, wem gehören die? Und Kai sucht, ey, meine. Und so, das war so ein geiler Tag, Alter. Ja, meine Freundin hat gesagt, ey, krass, dass der die während der Fahrt gefangen hat. Ich sag, der hat die nicht gefangen, der hat die voll in die Fresse gekriegt. Der hat die in die Fresse gekriegt, ja. Es war ein schöner Tag. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben wirklich, also deine Partnerin ist auch, also kann die irgendwas schocken, wenn ich mal fragen darf? Nö, die macht das ja ständig. Also das, das ist ja nicht normal. Ja, die ist nicht normal. Nein. Hast du Angst vor der? Ja. Ja, hätte ich auch. Alter, wir haben in Kolossos, ich habe geschrien, ich habe wirklich alles gemacht. Reini hat sich kaputt gelacht, weil ich das so rumgeschrien habe. Und dann sehe ich auf diesem Foto, nachdem wir unten angekommen sind, dass die noch die Arme hochgenommen hat, um diesen Adrenalinkick noch ein bisschen mehr zu fördern in Kolossos. Und wir kamen aus der Krake raus und die meinte das todernst, guckt mich an und sagt so, Na gut, war jetzt nichts Besonderes, ne? Und ich so, ja. Was ist denn hier los mit der? Und dann sehe ich das Foto im Kolossus, wie die Arme noch oben hat, weil die hat ja einfach nichts. Die hat, sowas beeindruckt die nicht. Da hat die schon mal so Fallschirmspringen und so gemacht? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, das steht ja, das noch auf dem Plan. Ja, ja. Schenk ihr das zum Geburtstag wieder. Ich habe aber will Angst, sein. Ich hab Angst, die pennt weg, wenn sie runterfällt. Also. Nee, ich meine das echt, die ist krass. Also wirklich, also wenn Leute jetzt das jetzt hören und denken so, ja, also die hat das wirklich nicht beeindruckt. Also wir sind aus dem Kolossus raus zum Beispiel. Ich musste, also meine Freundin ist wieder, hat die Seele den Körper gefunden, als ich sie am Oberschenkel wieder versucht habe, wachzurütteln, so nach dem Motto. Mhm. Und deine Freundin ist da so ausgestiegen und so, ja, gehen wir jetzt in die Speedachterbahn oder was machen wir jetzt? Und ich, was ist denn mit, ja, das gibt's auch gar nicht. Alter, die ist so krass. Ja, die geht ja aber auch ein, zweimal im Jahr geht, ist die, hängt die in irgendeinem Freizeitpark, so. Also, okay, krass. Deswegen, ja, ja. Ja, du kennst das ja, manche sagen die Leute immer so, ja, ich habe auch kein, also ich finde Schreien hilft neuerdings, also es ist so geil. Und beleidigen, ich beleidige meine Freundin dann so, dass sie woanders schlafen muss. Das hilft mir dann über diesen Schmerz des, des Fallens. So, deine Freundin ist einfach krank. Geil, Alter. Das war so geil, wie er da anfängt rumzuböhnen. Ihr hättet da sein. Er hätte ein Mikrofon gefehlt. Ein Mikrofon hätte er. Ah ja, das war schon gut. Es war schon sehr, sehr gut. Ja. Genau, aber wir hatten, also wie gesagt, wie ihr hört, wir haben einen sehr schönen Tag gehabt, wir haben uns endlich mal persönlich getroffen, das macht dies, tatsächlich habe ich auf der Rückfahrt zu meiner Freundin gesagt, das macht das Podcast, ich habe jetzt richtig Bock, diesen Podcast zu machen, nicht, dass ich vorher keinen Bock hatte, aber dadurch, dass wir uns jetzt persönlich, das hat irgendwie so eine Ebene noch gebrochen, dass wir uns persönlich getroffen haben, dass, ja, dass man sich mal in die Augen geguckt hat, das hat einfach viel mehr gemacht, so dass man sich jetzt noch besser unterhalten kann, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Das war geil, ja. Genau, ja, deswegen, genau. Und ja, das Video, also lass uns kurz zu das Video, was heute kam, das mir dieser Kevin geschickt hat. Es geht darum, auf dem YouTube-Kanal findet ihr das, ein LKW-Fahrrad überholt, ein Porsche kam dahinter. Dem war das nicht schnell genug und dann ging, hat er minutenlang diesen LKW ausgebremst. Ja. Ja, was war dein Eindruck, als du das Video gesehen hast? Auch eine Art Déjà-vu, weil ich glaube, jeder LKW-Fahrer, der, ich sage jetzt mal, länger als 5 Jahre fährt, hat das Minimum schon einmal gehabt. Und ich kenne diese Situation sehr wohl. Was ich noch okay fand, ist, dass der Porsche mehr oder weniger seine Geschwindigkeit gehalten hat. Ich hatte das anders. Mit einem Transporter, Flugzeugtransfer, eher Flughafentransfer aus Hamburg. Der hat immer beschleunigt und hat dann eine Vollbremsung gemacht. Das ist richtig unangenehm. Aber, okay, ja. Aber die Situation da, was mich beeindruckt hat, war, dass du gesagt hast, dass Kevin also gar nichts dazu gesagt hat. Es lief ja, das Radio. Nicht. Und gar nichts, null. Ich wäre komplett. Nicht eine Äußerung. Ich wäre komplett ausgerastet. Ich hätte ihm alles entgegengeworfen, was ich hätte in der Hütte finden können. Als der Kevin gesagt hat, er schickt mir das Video, war ich eigentlich schon darauf vorbereitet, dieses Piep-Geräusch für jede Beleidigung schon, habe ich in 15-facher Version schon mal in die Timeline zu packen. Mhm. Er hat nicht, es kann nicht kein Seufz, er hat überhaupt, also er hat gar nichts gesagt. Ja, das ist echt krass. Was man aber, was, ich weiß nicht, ob du den Streamer BTL Berlin kennst. Natürlich kenne ich Marco. Marco, genau. Ja. Den habe ich eingeladen für den nächsten Podcast. Der ist ADAC-Abschlepper gewesen. Ja, das weiß ich, genau. Ja. Genau, ich habe den einfach mal frech gefragt oder eingeladen, weil der vorhin auf mein Video reacted hat. Da war ich kurz mit ihm im Discord, dass wir vielleicht bei der nächsten Podcast-Aufnahme mal mit einem Gast machen. Ja, das hatte ich ja so oder so schon vor bei ihm, ne? Aber bei mir sagt er immer so, ja, machen wir, Digga, machen wir. Und bei dir so, ja, ich bin direkt nächste Woche dabei. Was? Nee, das hat er nicht gesagt. Nein, er hat gesagt, er ist so ein spontaner Mensch, er ist halt so ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ja, ja, genau. Und er lebt, macht das halt so, der macht das halt so. Aber wir haben das mal so im Auge behalten. Mhm. Und er hat cool, weil der kann so viele ADAC-Abschlepp-Stories erzählen. Das wäre auch mal geil mit so einem Guest. Ja, ja. Mit so einem. Ihr könnt übrigens auf der Homepage von Helden der Straße mit sz.de unter jeder Folge kommentieren. Und wenn ihr einen Gast habt, den ihr euch wünscht, dann schreibt es doch mal darunter. Jetzt bitte nicht sowas wie Dieter Bohlen, Keanu Reeves oder so. Also Leute, die wir auch wirklich angeln können, ne? Genau, ne? Also fragt jetzt nicht nach Monte oder so, das wird nichts, ne? Nee. Also oder hier auch, ne? Wenn ihr zum Beispiel jemand aus der LKW-Szene habt, fragt ihr nochmal, ob ihr dann Bock hätte und so. Gibt's ja auch, ne? So, muss ja keine bekannte Person sein. Gibt auch Leute, das finde ich auch geil, die vielleicht eine Lebensgeschichte im LKW-Bereich erlebt haben, die wir noch nicht erzählt haben, die wir nicht erlebt haben, wäre auch eine geile. Ja. Ob ja. traurig, glücklich, Dings. Also würden gerne mit euch auch talken mit so einem Gast. Ja. Und das soll ich damit sagen. Genau, das ist eine gute Idee und das machen wir auch und hatten wir eh schon länger vor. Hat sich aber bis jetzt leider noch nicht ergeben, ne? Aus welchen Gründen auch immer. So. Genau, und genau. Der Marco meinte, er versucht es mal einzurichten, dass wir da vielleicht dann diesen Talk machen. Ja, das hört jetzt sich gut an. Jetzt habe ich gerade den Faden von, was ich erzählen wollte. Ich wollte noch was auf was anderes Wichtiges. Ach so, der Livestreamer. Ja, genau. Ich habe... Guck mal, das altbewährte Thema Livestream beim LKW-Fahren. Mhm. So, ich mache das ja neuerdings auch und genauso wie du, ich habe das ja auch bewiesen, wird bei uns der Chat vorgelesen. Genau. Ja, also es ist eigentlich nichts Verwerfliches, eine Kamera ist auf uns gerichtet und das, was die Leute in dem Chat schreiben, sagt uns eine Roboterstimme ins Ohr. Ja. Also da hat man eigentlich keine Ablenkung. Nö, ist eigentlich wie ein Beifahrer so, ne? Also, wie ein Beifahrer. Genau, perfektes Beispiel. Wie ein Beifahrer auch, wenn der mit einem schnackt. Ja. So, jetzt wurde mir bei TikTok einer vorgestellt. Und das, also einerseits tut es mir leid, andererseits muss ich auch mal irgendwie mein Credo ein bisschen durchziehen. Wurde mir ein kleiner TikToker, der vorgeschlagen, 1200 Abonnenten, das ist bei TikTok noch sehr klein. Das, mit einem Video, was er während der Fahrt aufgenommen hat, das TikTok vorne an seinem Interieur des LKWs und du siehst halt, wie er von der Aufnahmetaste sich nach hinten lehnt und sagt, ich bin wieder da. Dann gestikuliert er da rum, also ist alles während der Fahrt und dann sagt er sowas, ist euch das schon mal aufgefallen, dass die Autos mittlerweile 20 km/h langsamer fahren, als sie früher gefahren sind? Und was die Quintessenz der ganzen Message war, weiß ich nicht, aber für mich war es wieder... Okay, er wollte jetzt ein TikTok generieren, was irgendwie Kommentare generiert, Aufmerksamkeit, bla bla bla. Das Ganze hat halt wieder stattgefunden während der Fahrt. Und während des er war auch nicht angeschnallt. Er hat dann mit beiden Händen da rumgestikuliert und hat so Moderationstätigkeit gemacht, während das Lenkrad sich so rechts und links bewegt, so diese Fahrbewegung macht. Er war auch nicht angeschnallt während der ganzen Geschichte und nimmt halt einen TikTok auf. Und ich war halt morgens früh mit meiner Freundin, wir gehen immer zusammen so mit dem Hund, wir nennen das Hundeln, wir waren dann Hundeln. Und ich sehe das und ich habe einfach gedacht, Alter, warum? Also ich habe ja auch, Leute, man kann vieles immer ankreiden. Er hat auch darauf geantwortet, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Er hat einen TikTok da eine Reaktion auf mein Video gemacht. Wir sind alle... haben wir irgendwo Sachen, die der Gesetzgeber in der Theorie verbietet. So, ja, ja. Machen wir alle. Ich sag das immer, ich nehme auch mal das Handy in der Hand und mache ein anderes Podcast an oder mache ein anderes Dings. Sorry, sperrt mich in den Knast. Machen übrigens 99,9% alle von euch auch. Ja. Ja, da lehne ich mich aus dem Fenster. Ja, ja, ich mache das auch, ja, klar. Also ja, aber zwar so nicht ständig, TikTok. Aber halt hin und wieder, wenn es die Situation gerade erfordert. Ja, so. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit, das ist so. Ja, ist so. Was ich mich frage ist, dieses TikTok, was er während der Fahrt unangeschnallt mit beiden Händen gestikulierend auf Showmaster technisch bla bla in seine Kamera da hustet, kann man das nicht auch, wenn man irgendwo steht, machen? Weil die Message ist ja, dass heutzutage alle Autofahrer 20 km/h weniger fahren und man sieht im Hintergrund ja, wenn er sich auf dem Fahrersitz setzt, ob er nun auf dem Parkplatz steht oder im Fahren, dass er denselben Hintergrund. Ja. Wenn es ihm darauf ankommt, aber er kann doch dieses TikTok auch machen, wenn er irgendwo meinetwegen im Stau steht, auf dem Parkplatz steht oder whatever machen. Aber mir geht halt dieses nicht angeschnallt. Und meine Antwort auf sein Video war, wenn dein LKW nur als Randinformation eine Vollbremsung macht, da kommen wir zur Quintessenz mit der MAN-Geschichte. Ah, okay. Wenn dein LKW von jetzt auf gleich eine Vollbremsung macht, dann schlägt dein Lörres und deine Cochons an der Unterseite vom Lenkrad an. Du hebst aus dem Sitz ab. Und das erste Bremsversuch machst du mit der Stirn an der Frontscheibe. Und wenn du Glück hast, macht einer deiner Angehörigen dann das TikTok auf Stopp. Oder einer der Sanitäter oder Feuerwehrleute, die dich aus deinem Karren schneiden. Das war meine Antwort. Ja. Daraufhin hat er geantwortet und hat, ich sag einfach mal so, hat gesagt, er gibt mir in sehr vielen Punkten recht, aber es ist sein Leben und er entscheidet, ob er sich anschnallt oder nicht. Ah, okay. Wenn er meint. Weißt du, was ich dazu sagen will? Na? Guck mal, wenn du, so wie wir, also ich dampfe, manchmal rauche ich halt, weil ich die Dampfe vergesse, wenn wir rauchen, ist das unser Leben, dann entscheiden wir das für uns. Ja, genau. Wenn ich mich tätowieren lasse und meine Haut für andere vielleicht verunstalte, dann entscheide das für mich, ist mein Körper. Ja. Aber wenn ich mit einem LKW im öffentlichen Verkehrsraum fahre und einen TikTok aufnehme, unangeschnallt, weil der Gurt gibt auch in gewissen Punkten auch einen Halt. Ja. Dann ist das nicht nur deine Entscheidung, weil du bist im öffentlichen Raum. Und wenn du ein TikTok im öffentlichen Raum aufnimmst, ist das nicht mehr deine Entscheidung, weil, guck mal, wie bei dir, deine Frau, dein Kind, meine Frau, mein Kind, wir fahren da rum. Er nimmt einen TikTok auf, er mäht uns über. Ist das dann nur seine Entscheidung? Ja, offensichtlich sieht er das so, aber nein, ist es nicht. Das meine ich damit. Ja. Und also er hat sehr respektvoll geantwortet, auch hat halt allen Punkten zugesprochen, aber er meinte halt mit dem Gurt, das wäre seine Entscheidung. Ich habe jetzt überlegt, antworte ich drauf oder nicht, und ich habe auch überlegt, ob ich das Video wieder lösche, weil ich will halt, also ich mag diesen Streitpunkt, ich möchte mich nicht mehr streiten. Aber dieser scheiß Algorithmus, der sorgt dafür, dass ich immer jedes Mal wieder, du kennst mich, ja, wir hatten das Thema im Heidepark, ich bin halt so ein impulsiver Mensch. Ja, ich weiß. So. Deine Freundin wollte es mir erklären und ich sage, weiß ich doch schon. Ja, genau. Sie weiß das ganz genau. Sie weiß, wie ich bin. Aber ich bin ja dann nicht länger böse. Danach, nächsten Tag, ist, ich nehme auch nie, dass sowas Persönliches sein, sowas bei, nennen Sie mal Zinker, das nehme ich persönlich. Aber so jetzt bei anderen Sachen, dann, wenn man sich streitet, dann ist nächsten Tag, dann geht doch alles wieder klar. Ja, ja, klar. Das ist aber bei mir genauso. Halt stört, also einen Tag später ist wieder, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Null. Du bist ja nicht ansatzweise impulsiv wie ich. Du bist ja der Ruhepol zwischen uns beiden. Ja, ich gebe mir Mühe. Manchmal in den Streams raste ich auch komplett aus. So. Einmal habe ich dich gesehen, genau. Da bist du, da hat sich die Gesichtsfarbe geändert. Das habe ich gesehen. Da dachte, oha, jetzt geht's los. Ja, es sind immer so, immer wenn diese, du kennst das doch auch, ne, in den Streams, da kommt der Klugscheißer rein. Der eine Klugscheißer, der macht's, ne? So, und dann denkst du, alter Junge, der hat seine Weisheit wieder mit Löffeln gefressen, so. Also, und dann deswegen, ist aber auch egal, welches Thema, ne? Das kann alles sein. Ja, der wird auch in Frage stellen, wie wir die Kinder gezeugt haben. Also, der wird, also, ja. Das war auch nicht richtig. Die Stellung war, die Beckenhaltung war scheiße. Das war nur eine 7 von 10 und ja, alles genau. Doof, wie wir das gemacht haben. Ja. Und wie wir mit Kindern, wie wir die Kinder erziehen und so. Auch wenn das nicht dein leibliches Kind ist, aber du erziehst es ja schon seit über 10 Jahren. Das ist, für mich ist das irgendwo gleich, also, ja. Seit der Geburt, so, ne? Eigentlich ist mein Kind. Ich fand das auch so toll, so in so einer flapsigen Diskussion. Ich muss das kurz erzählen. Da waren wir beim Burgeressen und Shoutout an Heidepark. Das klingt wie eine Werbung, aber. Das Essen war super. Der hat wirklich überzeugt, der Park. Ja. Sauber vor allem, ne? Da war alles picobello sauber. Junge, die müssen uns bezahlen dafür, was wir hier machen. Das ist unfassbar. Aber es war wirklich gut. Und da hatte Rainer mit seiner, ich nenne sie einfach mal deine Tochter. Ja, ja. Mit seiner Tochter, die haben sie sich wieder so rumgeneckt hin und her. Sie wollte wieder auf Toilette und dann ist sie beim Weggehen, hat Rainer wieder irgendeinen lockeren Spruch gemacht und sie hat sich umgedreht, hat den Mittelfinger gezeigt und Rainer sagt so plapsig, war das jetzt ein Ja? So, ich fand das so gut. Weißt du, dieses Verhältnis, das ist einfach so, nicht so, das ist einfach so modern. Ja, so, ja. Weißt du, vor 15 Jahren hat man gesagt, also meine Mutter hat mich damals immer getadelt, wenn ich gesagt habe, das war geil. Also damals... Ja. Das Wort geil für sexuelle Orientierung, also, ne? Ja, genau. Was eigentlich nur eine Jugendsprache war für cool, was wir früher gesagt haben in den 70ern. Ja, ja. So. Und das war halt immer so stocksteifmäßig. Und bei euch fand die Situation habe ich mir gemerkt, ich fand das so cool, wie du so geantwortet hast, war das jetzt ein Ja? So, das fand ich super. Also ein bisschen dieses Verhältnis, ich finde das, also da Respekt von meiner Seite aus, finde ich echt toll. Ja, danke schön. Aber das ist auch das, warum sie in den Streams auch immer, ich krieg ständig irgendwelche Nachrichten so von wegen super, wie du mit deiner Tochter umgehst und so, mega und ja. Das tut gut tatsächlich. Dann scheine ich doch. Also manchmal ist man sich ja selbst nicht sicher. Du kennst das bestimmt auch. Ne? Denkst du, hast du jetzt alles richtig gemacht? Oder, genau. So. Ja, ja. Aber so, wenn man dann so die breite Öffentlichkeit sieht oder wie die kommentieren, wie die da darauf eingehen, ich habe noch nie einen negativen Kommentar bekommen mit dem Umgang mit Michelle zum Beispiel. Noch nie. Weißt du was? Der Punkt ist einfach. Kennst du diese Debatte, wenn der Vater die Tochter, wenn die Tochter sagt, nee, lass mich hier vorne raus, weil du bist peinlich. Ja, und nee, das habt ihr halt nicht. Das habt ihr halt nicht. Ja, deswegen, das sage ich ja gerade, deswegen machst du ja alles richtig. Kennst du das von früher, wo die sagt, nee, lass mich hier vorne raus, Papa, weil sonst du bist peinlich, so. Ne? Ja, genau. Das, also ganz im Gegenteil, ich muss ja dann auch immer noch irgendwo mit reinkommen und dann stellt sie mich denn vor, aber das war schon immer so. Auch bei ihrer besten Freundin, auch ihre beste Freundin kommt zu mir an, wenn sie irgendwas möchte oder eine Frage hat oder sonst irgendwas. Ja, also. Ja, und deswegen wirklich, seid locker mit der Erziehung. Es muss natürlich einen Respekt, es muss eine Grenze geben, aber bevor die Grenze erreicht ist, da einfach cool und locker umgehen. Ja, genau. Wir haben halt nur das Problem mit meiner Freundin zum Beispiel, dass dieses Beleidigen-Ding, wir haben immer so einen Spruch, da waren wir in der Öffentlichkeit, da haben die Leute mich angeguckt, da haben wir gesagt, du Schatzi, wir müssen das irgendwie, in der Öffentlichkeit können wir es nicht machen. Weil wir sagen immer aus Spaß, also sie sagt, ich weiß nicht, ob das gehört hast, sie sagt, ich hau dir eine rein. Ja, ja, ja. Und genau. Sie sagt immer, ich hau dir eine rein oder sie haut mir dann eine, so auf dem Arm. Und ich antworte dann auch irgendwie bei irgendwelchen Situationen, ich hau dir gleich eine rein. Und da waren wir beim Edeka und da hat sie wieder irgendeinen Spruch gemacht und ich sage, ich hau dir eine rein. Und auf einmal so der Typ so direkt so, ich sage nicht so, nee, das ist so ein Ding zwischen uns, so, weißt du, oh Gott. So häusliche Gewalt ist nicht da, wir sagen es aus Spaß. Von wegen häusliche Gewalt ist nicht, machen die im Heidepark. Also, pass auf, eine Situation total habe ich richtig gefeiert. So, Kai haut seiner Freundin so mit zwei Fingern auf den Arsch, glaube ich, oder auf den Oberschenkel. Ja, genau. Ja, ja. Habe ich nicht genau gesehen. Auf jeden Fall dreht sie sich rum, ballert ihm voll einen auf den Oberarm zurück. Ne? Und er guckt sie komplett entgeistert an und sagt, sonst stehst du drauf. So, ich denke, was? Ja, das war so geil. Ja, aber da hat sie ja gesagt, wenn ich da mit der ganzen Hand so dran klatsche, aber mit den zwei Fingern haben wohl richtig gezwiebelt, so, weißt du? Ja. Und wir haben halt diese Sprache, dieses Beleidigen, das ist so auf Spaß beleidigen, also jetzt nicht jetzt niveaulos, sondern so, ne, du stehst woanders, bla, und ich hau dir eine rein, das sagen wir immer so, aber wir haben uns jetzt gesagt, also wenn fremde Leute in der Nähe sind, dann sagen wir es nicht mehr so, weil die verstehen das halt falsch. Ja. Genau, das ist halt der Humor, den man haben muss, genauso wie du das mit deiner Tochter und mit deiner Frau hast, das muss man einfach in seinem Leben, ey, das Leben ist sonst immer so nervig und wenn man keinen Spaß mehr untereinander hat, dann ey Leute, dann deinstalliert euch, also wirklich, ja, man muss, das ist auch der Punkt jetzt gerade mit diesen Livestreams, bei uns beiden waren ja zur selben Zeit den Abend dieselben Chaoten, die sagten, die uns beiden, haben wir ja festgestellt, einen herrlichen Unfalltod gewünscht haben. Ja. Einfach nur, weil die Leute uns bei der Arbeit zugucken können und wir einfach die Leute unterhalten und da frage ich mich, ich würde mich wirklich mit denen mal beim Essen treffen und mal fragen, warum schreibst du sowas? Also mein Chat war komplett entsetzt, also ich habe es lockerer aufgenommen, ja, aber ja. Mein Chat war wirklich entsetzt, die gesagt haben, was für ein Mensch bist du, der einen anderen Menschen sowas wünscht, warum? Ja, ja, ja. Das, also bei mir war er nicht lange, das ein Satz und dann war er ja gebannt. So. Aber du bist krasser, aber, ja, ja. Meine Mods haben die Anweisung, bis ich sage. Ah, okay, okay. Das, ich habe auch einen deiner Mods, oder ich glaube, es war eine Moderatorin, die habe ich auch so privat angeschrieben. Ich sage, Respekt für so viel Geduld, Alter. Das ist das war aber eine Situation, die ist jetzt schon 2-3 Wochen her. So. Da war aber auch so ein Troll. Weißt du, der Typ, der dich angeschrieben hat, so im Chat von wegen, ja, na, musst du wieder LKW fahren, läuft's mit YouTube nicht so, kannst dich dran erinnern. Oh ja. Ja. Den hattest du auch? Nee, ich war gerade zu dem Zeitpunkt bei dir im Chat. Ach so. Ja, ja, genau. Ja. Ich denke, oh ja, Junge, das ist ja schon wieder so ein Kommentar, Junge. Also, da wären meine Mods gleich tätig geworden und so deine Mods so, oh, den lassen wir erstmal so. Mal gucken. So geil. Genau, ist die Anweisung. Erstmal Dings und wollte erstmal reden, was das soll und was dieser Kommentar soll und im Endeffekt kann es dir noch egal sein, aber naja, so ist es halt normal, ne? Ja, ja. Weiß ich nicht. Also manchmal. Also wie gesagt, zu der Livestream-TikTok-Geschichte würde ich gerne mal deine Meinung hören. Dieses während der Fahrt so ein TikTok aufnehmen, sehe ich bei ganz vielen LKW-Fahrer/LKW-Fahrerin, also LKW-Fahrerin habe ich noch nicht gesehen, aber man muss ja heutzutage auch die Frauen immer mit betonen. Ja, ja. Sonst fühlt sich irgendjemand wieder diskriminiert. Das war, also jeder, der mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich TikTok-Streamer, die aus dem LKW-Stream, schwierig finde. Das hat eigentlich fast nur einen Grund. Und zwar, du kannst den Chat nur halbdurchsichtig auf einem blöden Handy sehen. Und du kannst ihn dir nicht vorlesen lassen. Du kannst, also eigentlich kannst du gar nichts machen, außer selbst lesen auf einem kleinen Handy. Und das halte ich für schwierig, weil wie oft wurde ich schon ermahnt von wegen, guck doch nicht aufs Tablet, guck auf die Straße oder was weiß ich. Ne? Und klar gucke ich manchmal aufs Tablet. Das hängt bei mir in der A-Säule drin. So. Warum mache ich das? Eigentlich müsste ich es gar nicht. Aber das ist so eine Gewohnheit irgendwo. Weißt du, so als wenn du in den Spiegel guckst. Ne? Es ermahnt mich ja auch niemand, weil ich ständig in den Spiegel gucke, logischerweise. Ne? Und klar gucke ich hin und wieder aufs Tablet, aber so ein TikTok-Streamer guckt ständig drauf. Entweder aufs Tablet oder aufs Handy. Die meisten streamen, und das wissen wir alle, mit einem Handy. Und da sind die Augen konzentriert auf einem ganz, ganz kleinen Punkt irgendwo im LKW und nicht auf der Straße. Und das ist der Punkt, was ich dafür schwierig halte. Und wenn er einen TikTok drehen will, dann soll er es doch halt im Stehen machen, beziehungsweise wenn der LKW steht. Aber alles andere finde ich schon scheiße. Ich kriege schon manchmal dumme Kommentare, wenn der Abstand schon nicht stimmt, weißt du? Weil ich lasse ja immer schön automatisch laufen. Und ich weiß nicht, wie es bei deinem LKW ist, aber der reguliert ja nicht sofort nach, sondern der lässt ausrollen, bevor er bremst. Ist das bei dir auch so, ja, ne? Und ich glaube, die einzige LKW-Marke, die das wirklich stupide durchzieht, ist ein Mercedes. Ja, ist ja, deutsch. Ja. Das muss so. Das ist, steht ja im Gesetz. Der Mercedes ist deutsch. Sofort. Der sagt, aber nicht unter die 50 Meter, mein Freund. So Scania ist da auch so ein bisschen so, da lasse ich mal ein bisschen rollen. Ja, ich reguliere irgendwann da mal nach, wo ich dann denke, Digga, mach doch mal was. Ja, genau. Weißt du? Das ist beim DAF genauso. Ja, ja. So, okay. Und da kriege ich schon dumme Sprüche, aber für mich fühlt sich das so an, als wenn diese TikTok-Streamer nie irgendeinen Shitstorm kriegen, so, weißt du? So, also, verstehe ich nicht. Obwohl das deutlich gefährlicher ist, als sich den Chat vorlesen zu lassen. Und bei TikTok geht es definitiv nicht, das weiß ich. So. Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil die App muss ja zeitgleich mit der Aufnahmesoftware laufen und es geht halt nicht gleichzeitig auf dem Handy, ne? Genau, das hat was mit der API zu tun und die ist von TikTok. Was ist API nochmal? Also eine Art Schnittstelle. So, und die muss also offen sein und anzapfbar sein und da lassen sich die Chinesen nicht über die Schulter gucken. So. Und deswegen gibt es dafür auch keine anderen Apps, die da den Chat generieren bzw. abgreifen können und vorlesen lassen können. Was ich mich frage tatsächlich ist bei diesen Leuten, die während, also ich sag mal im Ernst, was du machst, wenn die Kamera nicht an ist, was keiner sieht, das ist ja scheiß drauf, so, ganz ehrlich. Das, ja, also. Aber wirklich, ne? So, aber Videos machen, wo du nicht angeschnallt bist, wo du rumgehst und das noch öffentlich postest. Ja, ja. Haben die überhaupt keine Angst irgendwie, dass das ein Organ sieht, die dich bestrafen könnte oder zumindest der Chef sehen könnte? Also ich weiß von Teilen der Polizei im Heidekreis, dass die auch auf TikTok unterwegs sind. Ja, das, so. Warte mal, welches Podcast war das? Ich habe einen Podcast von irgendwo, das Bushido-Podcast tatsächlich. Mhm. Da geht es um die Kriminalitätsgeschichte. Der hat auch gesagt, die Polizei guckt schon aktiv auch TikToks. Ja, das machen die. Wenn er jetzt ein Polizist ist und der sieht, dass du da wirklich unangeschnallt, also sag mal. Ja, ja. So, und ich glaube, wenn ich mich so derbe falsch verhalten würde und jeder weiß, dass ich mich hin und wieder sogar mit der Polizei auf der Autobahn treffe, wenn es denn möglich ist, wenn sie keinen Einsatz haben etc. pp. So, dann und den Augenblick Zeit haben, dann trinken wir auch einen Kaffee zusammen. Aber was glaubt ihr wohl, wenn ich wirklich so hart fahrlässig handeln würde mit meinem Stream, was glaubt ihr wohl, was die machen würden? Auch, ey, wenn die Fan oder Freund oder wie auch immer sind, würden die trotzdem einschreiten, sage ich euch genau so, wie es ist. Und natürlich. Und dann müssen sie auch, so, ne, von wegen, hier, guck mal, du bist nicht angeschnallt, ja, du liest den Chat und bla bla bla, ey, dann sind die Sachen aber schneller aus dem Auto, wie ich gucken kann. So, und bei den TikTokern passiert irgendwie nichts. Also, so gar nichts. Also, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass das Problem ist folgendes. Du kriegst, also jeden TikToker kannst du schon mal angreifen. Also wenn da ein Abmahnanwalt Bock drauf hat, könnte der sich einen Reibach machen und jeden allein wegen Verbot des Impressumspflicht abmahnen. Ja, weil stimmt. Jeder von den TikTokern hat kein Impressum. Also das ist, du kannst, die sind ja, die gehen ja so, also fangen wir da mal an. Ich behaupte einfach mal, dass 3 von 4 Lkw-Fahrern, wir reden jetzt einfach von unserer Branche, also ja, was die große, genau, TikTok-Gemeinschaft macht, das ist same ungefähr, aber jetzt von unseren Kollegen, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, vielleicht als Mahnung, wenn die das hören, 3 von 4 TikTok-Lkw-Fahrern generieren Nebeneinkünfte und geben es bei der Steuer nicht an. Ja, das kann gut sein. Sie kriegen ja Geschenke. Stimmt, ja, diese komischen Geschenke, ja, ja. Ja, die kriegen ja Geschenke, was wie bei uns als Twitcher so Subs und sowas sind. Ja, ja. Kriegen die auch Geschenke. Das heißt, es hat ja keinen Unterschied von der Höhe der Nebeneinkünfte, sondern Nebeneinkünfte musst du ja bei einem Lohnsteuerjahresausgleich musst du ja mit angeben. Ja. Du hast normal dein Arbeitnehmerverhältnis und dann hast du Nebeneinkünfte. Ja. Und das geben die, also ich schwöre dir, 3 von 4 geben es nicht an. Dass das die, glaube ich, sagen auch. Wir mal aufs, sagen wir mal aufs Jahr, egal ob es ein kleiner ist, sagen wir mal von den kleinen, sagen wir mal aufs Jahr, also aufs Jahr hochgerechnet, aufs Jahr 500 Euro. Ja. Nebeneinkünfte. Und die geben die nicht an, steuerfrei in die Tasche. Aber was die vergessen ist, dass auch TikTok dem deutschen Fiskus auskunftspflichtig ist. Aber muss man nicht bei TikTok auch so eine komische Steuerinformation? Ja, ja, ne? Genau. Also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich lade nur Videos hoch, TikTok, so, dafür mit verdiene ich nicht mal Geld. Also, ich glaube, bis man mit den TikToks Geld verdient, weiß ich gar nicht. Ich ja, weiß TikTok nicht mal, zahlt halt nicht viel. Ja, okay, dann lohnt sich das eh nicht, da sich den Aufwand zu machen. Also, TikTok lohnt sich nur dann, wenn du Produktplatzierung hast von externen Firmen. Mhm. Wenn du große Reichweite hast und dann Werbung für irgendwelche Produkte machst, dann verdienst du Geld. Ah, okay. Großartig. Cool. Aber TikTok selber so, du kriegst schnell große Reichweite, was viele sehr überheblich macht bei TikTok. Ja, das finde ich auch immer witzig, so von wegen, ey, ich habe 100.000 Follower auf TikTok. Ich sage, ja, das ist gar nichts. Ich sage, mach die doch mal auf YouTube, du Lappen. Ja, ja, genau, es sind dann 100 Abos bei YouTube. Ja, ja, genau. Aber die verdienen alle in ihren Livestreams, die sie jetzt anhaben, während des LKW-Fahrens Kohle. Und die geben das nicht an. So, TikTok, also irgendwann kommt der Staat, wenn er mal alle Großen abgefrühstückt hat, alle großen Straftaten wegen Steuerhinterziehung abgefrühstückt hat und beschäftigt sich mit den Kleinen und die kommen, Leute. Die kommen. Ich habe vor kurzem erst wie heißt es, ne? Nicht Buchprüfung, wie heißt es denn nochmal? Meinst du die Steuerprüfung ganz normal? Also. Ja, genau. Ja, ja, ja. 3 Jahre rückwirkend. Da ja. Ich sag euch eins, sie kommen. Und wenn ich nicht schon von Anfang an jeden fucking Cent angegeben hätte, so, versteuert, jeden Cent, immer, schon immer. Es gab ja damals einen Hater, der ist angeblich Finanzamt geschickt, ich würde Steuern hinterziehen oder gab hier mal so bla und her. Ich habe immer alles angegeben. So, haben die 3 Jahre rückwirkend und dann Rainer, ist wirklich krass. Die wollen jede Quittung, die wollen jeden Umsatz dokumentiert haben, wofür, warum, was. Ja. Allein, weil ich ja von einem, ich war ja 2 Jahre verpartnert mit einem Nahrungsergänzungsgetränk, möchte den Namen jetzt nicht sagen. Ja, okay. Die wollten sogar wissen, was ich mit den Getränken, die ich nicht verbraucht habe, gemacht habe. Ob ich die verkauft habe, wo die gelassen, wo ich die untergebracht habe. Die wollten alles wissen. Ach du Scheiße. Die nehmen dich auseinander. Ja, aber sie haben nichts gefunden. Steuerprüfung, positiv, alles super gelaufen. Ja. Aber die Leute, die jetzt halt Nebeneinkünfte die ganze Zeit, das ist eine Straftat, Leute. Ich flehe euch an, bitte über... Alter, es ist cool, dass ihr Geld nebenbei verdient zu eurem normalen Lohn. Ich habe da nichts gegen, wäre ich der falsche Mensch, wenn ich sagen würde, das ist halt für verwerflich, ich verdiene auch mein Geld nebenbei. Aber Leute, bedenkt bitte, die können auch rückwirkend auf euer Konto gucken. Es gab ein Gesetz, bla bla hin und her, die können auf euer Konto gucken. Wenn die sehen, dass ihr Einkünfte, und das ist, die sind doch nicht doof, die sehen doch, von wo TikTok überweist. Google aus Irland zum Beispiel. Ja, ja, genau. TikTok aus was ich was. Die sehen das doch. Die sind doch nicht beknackt. TikTok bestimmt aus Hongkong, oder? Keine Ahnung. Ja, weiß ich. Irgendwo muss es ja herkommen. Ja. Die sehen das doch. Und dann sehen die, der macht TikTok, der verdient jetzt 500 Euro im Monat und der zahlt keine Steuern. So 30% davon vielleicht bei kleinen Minderdingensbeträgen. Wenn dann so ein findiger Beamter da ist, dann kriegst du, das ist eine Straftat, Alter. Ja, ja. Also, nur als Beispiel, Al Capone damals haben sie wegen allem Verbrechen, wegen allen Morden nicht an die Karre pissen können, aber wegen Steuerhinterziehung. Da haben sie ihn gekriegt, ja. Ja, in Knast. So. Und den Staat bescheißt du nicht. Die kriegen dich. Und die sind so leicht. Das ist halt sozusagen das Problem. Es gibt ja keinen Leitfaden. Du kannst dein Handy nehmen, du kannst Livestreamen. Und dann bist du live. Ja, also genau. Du brauchst ja kein großes Equipment mehr. Nö. Und den sagt dir auch keiner. Also ich bin ja auch so ein alter Hase jetzt. Und mir hat auch damals gesagt, du musst von denen, was du einnimmst, so und so viel weglegen, weil das will der Staat dann haben. So, da denken die halt nicht drüber nach. Deswegen sage ich das im Podcast. Leute, denkt dran, der Staat kommt. Und wenn die kommen und die 3 Jahre rückwirkend, und ich habe 3 Jahre rückwirkend nichts angegeben, ist das Vorsatz Steuerhinterziehung, ihr seid am Arsch. Und dann seid ihr, wenn ihr verurteilt werdet, dann habt ihr eine Vorstrafe in eurem Arbeitszeug oder in eurem polizeilichen, wie heißt das nochmal? Heißt das polizeiliches Führungszeugnis? Nee, ja, das doch. Führungszeugnis. Ja, dann habt ihr eine Straftat drin. Ich glaube, die bleibt da 10 Jahre drin, glaube ich. I don't know, aber auf jeden Fall kostet das auch Geld dann. So. Und die sind also so leicht, sagen einfach, jo, ich mach das Handy an. Ich meine, sie könnten ja auch das Handy, die Unterhaltung ist ja cool, deswegen, also es ist sehr anstrengend. Also ich muss dir auch nochmal kurz meinen Respekt zollen. Also komplett so Livestream, so wie du das machst, würde ich nie machen. Okay. Ich bin ja auch Haupt-YouTuber, nicht, weil ich finde es anstrengend. Ja, ist es auch, ja, ja. Also, aber viele sagen ja, dass das nicht so ist. Jetzt kann man sich nicht vorstellen, ne, dass das anstrengend ist. Also, ja. Du bist die ganze Zeit im Redefluss. Du bist die ganze Zeit, wirst die ganze Zeit beobachtet. Das Licht ist an. Das ist wirklich anstrengend. Ja. Das ist krass. Und wenn du das dann ein Jahr lang täglich machst, auch samstags und sonntags von zu Hause, dann endet das in dem einen oder anderen Fall, wie bei mir, im Krankenhaus. Ja. Übrigens, am 9. ist es dann ein Jahr her. Ja, und mit uns beiden, wir waren, also sag mal, sind wir Geschwister? Wir waren zeitgleich im Krankenhaus, oder? Ja, fast, ja. Ich glaube, eine Woche Unterschied, glaube ich, oder? Das fällt mir jetzt gerade auf, das macht mir ein bisschen Angst. Also ich bin vom 9. Oktober bis 16. Oktober war ich im Krankenhaus. Das weiß ich nicht mehr. Also meine Tumorgeschichte war auch ähnlich wie bei dir. Wir waren fast zeitgleich im Krankenhaus. Ja, genau. Ja, richtig. Alter. Ja. Und am 11. Oktober habe ich Stream-Jubiläum tatsächlich. Ja, dann sind es 3 Jahre. Ah, krass. Dann bin ich ja bald doch ein alter Twitch-Hase. Ja. Ach so, lass uns mal ganz kurz reden wegen der Live-Geschichte. Wir dürfen das nicht vergessen für Leute, die noch dabei sind, ne? Ja, stimmt. Aber warte mal ganz kurz, ich habe dabei ganz falsch betont. Dabei sind. Leute, die dabei sind. Das ist mir wichtig. Ich hatte damals eine Freundin und die Mutter hat immer, da bin ich zum Kraftsport gegangen und da hat sie immer gesagt, gehst du zum Bodybuilding? Ach, du ahnst es nicht. Ja, ich hasse diese Falschbetonung. Das heißt Bodybuilding. Ich habe ja nur Kraftsport gemacht, aber für sie war das eins. Ja. Oder beziehungsweise Kampfsport. Ich habe ja Wing Chun gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wing Chun? Nee, aber Wing Chun kenne ich, ja. Ja, habe ich gemacht. Und dann halt noch Kraftsport damals. Das ist ja schon lange her, das ist ja schon 20 Jahre her. Und sie hat immer Bodybuilding gesagt, immer falsch betont. Da bin ich mal fast ausgerastet, Alter. Das kann ich nicht ab. Jetzt hab ich gerade dabei gesagt. Also für die Leute, die dabei sind, wegen der Live-Podcast-Geschichte in Essen. Rainer, bitte. Ja, also die Live-Podcast-Geschichte in Essen wird zwar stattfinden, beziehungsweise es wird kein Podcast in dem Sinne stattfinden, weil ganz einfach der Grund ist, Kai ist leicht verhindert zu diesem Zeitpunkt und kann den Termin halt nicht wahrnehmen. Ne? Ich drücke das mal so aus, oder? Ja, und bitte. Belast es nach dem, ich wünsche dir viel Kraft, ich bin nicht krank, Alter. Genau, richtig. Gut. Also er ist nicht krank, er ist nur terminlich verhindert. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Und es gibt Dinge, die sind halt wichtiger tatsächlich als ein Live-Podcast. Und wir werden das sicherlich nachholen, gar keine Frage. Das ist nicht das Thema. Ich habe mich aber dennoch dazu entschlossen, den Termin an der Halle trotzdem wahrzunehmen, das Ganze dann umzustricken in ein Community-Event. Und zwar werden da auch andere Streamer da sein. Wir werden auf der Bühne ein bisschen dummes Zeug sabbeln und es wird ein paar Challenges geben und so weiter und so fort. Und es gibt auch tatsächlich schon 100%ige Zusagen von anderen Streamern, die an dem Abend anwesend sein werden. Schade ist es natürlich für die Tickets, die Kai verkauft hat. Bis dahin. Wie das jetzt, also die werden natürlich zurückerstattet, gar keine Frage. Die freien Plätze, die Kai dann praktisch jetzt wieder frei macht, kommen dann auf den Verkauf von mir zugute. Das heißt, Im Grunde genommen läuft alles weiter, ja. Und die Leute, die für Kai dabei sind, würde mich natürlich freuen, wenn die ihre Tickets nicht zurückgeben, sondern sagen, ey, komm, ich gehe jetzt auch zu dem komischen Druckverlust und guck mir mal an, was der für einen Blödsinn macht. So, würde mich natürlich riesig freuen. Aber die Option ist natürlich da, dass ihr die Tickets wieder zurückgeben könnt. So. Genau, genau. Ja, und wir kann man schon spoilern? So, gibt es da so namhafte... Ja, man kann so ein bisschen spoilern, wie zum Beispiel Wallace wird anwesend sein. Ja, oh krass, den hätte ich auch mal gern kennengelernt. Das, ja, so super sympathischer Dude, wirklich. Und der ist ja gerade voll im ETS-Fieber und hier setzt sich eine Perücke auf und spielt dann einen Trucker und so, ne? Und so, das ist halt mega witzig. Dann wird Small Curly Fry wird anwesend sein, aka Lika, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Wer wird noch da anwesend sein? Der Oberallgäuer, neuer Streamer, ehemaliger Kollege von mir, super guter Freund seit über 20 Jahren, der wird auch da sein. Ja. Ich habe eine Liste, wer alles zugesagt hat bis jetzt, hundertprozentig. Es gibt da noch den ein oder anderen Streamer, der gerne sofort zusagen würde, kann aber gerade nicht zusagen. In der Schwebe hängt zum Beispiel Povi noch, der ein oder andere kennt ihn. Der wird dabei sein. Einige Talents oder Creator von unserem Management werden auch am Start sein, die jetzt alle auch. Ist Wallace bei uns im Management? Nee, Wallace ist nicht, hat tatsächlich kein Management. Ist managementlos. Okay. Genau. Wird aber trotzdem da sein und da freue ich mich ja besonders drauf. Und dann gibt's. Ah, Wallace? Ja. Ja, bitte? Dann wird es da wahrscheinlich noch einen Special Guest geben, den ich aber jetzt hier im Podcast nicht erwähnen möchte, weil das erstens. Es ist dann ein bisschen was Größeres und zweitens habe ich keine Zusage. So, und deswegen bin ich da ein bisschen. Aber dir kann ich es nachher privat sagen. So, okay. Tanzverbot kommt. Tanzi kommt nicht. Lola kommt auch nicht. Aber jemand anderes. Vielleicht. Mit Glück. Okay. Mit Glück. Montana genau. Black. Nein, um Gottes Willen, der beleidigt mich ja nur durch. Das. Also ich sag dir, wenn Sascha vernünftig kommt, Alter, beende ich dieses Podcast mit dir. Nein, der wird auch nicht kommen. Also erstens hat er sich ja noch nie von der Kamera gezeigt, soweit ich weiß. Ich weiß, wie er aussieht, gar keine Frage. Gott sei Dank. Aber, Gott sei Dank. Wie gesagt, er hat ja auch irgendwas gegen mich, irgendwie so, keine Ahnung. So, ich mag ihn trotzdem, so, ich gucke seinen Content und ich gucke den auch gerne. Ich weiß. Und aber so ein Boxkampf, also hier, wenn das Leute hören, diese Boxkämpfe, diese Influencer-Boxkämpfe, ich fordere Sascha vernünftig aus. Okay, dann. Ich schlage durch diesen Ring, Junge, Alter. Ich schwöre es bei Gott, Junge, das Letzte ist, was ich tue. Ja, also wie gesagt, sportlichen Wettkampf. Ja, sportlichen Wettkampf, natürlich. Ja, klar. Ja. Na, und, Das hat die Boxgeschichte noch nicht gesehen, wie ich da, wie wieder das magische Teufel läuft da durch. Ja. So, auf jeden Fall wird es dann auch. Er mag mich doch genauso wenig, da kann ich das sagen, Mann. Rainer, ja, natürlich. Beruhige dich. Er sagte auch, dass wir nie Freunde werden. Er mag mich genauso wenig wie ich ihn. Da muss ich doch auch mal kurz mal. Ja, ich weiß. Ich mag, also, wie gesagt, mich mag er nicht, das weiß ich. Das hat er mir ja so geschrieben. Und ich kann damit auch umgehen. Ja. So. Du musst mal manchmal im Leben ein Krieger sein. Ja, das stimmt, ja. Oh. Ja. Und, was das Event Sascha, angeht, komm, wie Sascha, zum. Komm, sag zu. Komm, was, genau. Bitte, Sascha, was? Sascha, was? Hä? Oh, Junge, ich schwöre. So, warte noch eine Geschichte. Ja, genau. Challenges, ne? Eine Challenge wird zum Beispiel sein, wir lassen die Creator, die mit auf der Bühne sind. Es gibt Creator, die sitzen im Zuschauerbereich. Da bleiben die auch, die gucken sich das an, da haben die Leute die Chance, vielleicht ihren Lieblings-Creator zu sehen und auch Autogramme, ein Foto zu machen, wie auch immer. Es werden also einige Creator auf jeden Fall im Zuschauerbereich sitzen. Aber die auf der Bühne sind, die sind am Arsch. Die müssen dann ETS rückwärts an die Rampe fahren. So. Zum Beispiel, das ist eine Challenge. Dann haben wir noch ein paar andere, aber die sage ich jetzt noch nicht, und weil das auch noch nicht... hundertprozentig versteht, ob wir die, wie wir die umsetzen können und all sowas. Aber so ist der Plan zumindest. Also wir machen ein riesiges Community-Treffen. Klingt geil. Und ja. Wird ja mit mir schon nicht funktionieren, wenn ich ETS da spielen müsste, würde ich die ganze Bühne deinstallieren. Ja, du wärst auch der Letzte gewesen, der dann dran ist, weil ich weiß genau, du würdest den Rechner und den Monitor zerlegen. Gepflegtes fickt euch mit eurem Scheiß. Ja. Ich kann nur nicht mal sagen, warum. Guck mal, ich werde immer wieder gefragt. Ich möchte es einmal ganz kurz. Ich weiß, Zeit ist durch. Zeit ist durch. Ja. Ich habe absolut überhaupt nicht. Das Spiel ist geil, grafisch geil, Dings. Aber weißt du, was mir fehlt? Ich glaube, als wirklich Gamer seit der ersten Stunde, weißt du, was mir an diesem Spiel einfach fehlt? Die Motivation. Es kommt jetzt ein Spiel raus, da hoffe ich, da kriege ich den Key, da kann man seine eigene Spedition, also du kannst in Ego-Perspektive aus dem LKW steigen, du kannst jetzt die Schläuche anschließen, du kannst eine eigene Spedition damit aufbauen. Das fehlt mir bei ETS. Also bei ETS ist ja nur hin und her fahren, Geld farmen, neu verbessern, tunen, hin und her, und mehr ist es nicht. Und ich glaube, das ist das Problem bei mir mit ETS. Ja, das Spiel, das du gerade ansprichst, da sind wir ganz oben auf der Liste, habe ich gehört. Ist es so? Ja, das ist so. Oh, ich würde mich so freuen, wenn es kommt. Von wem hast du das, diese Information an? Bist du beim Geheimdienst oder was ist das? Nö, ich quatsch. Das ist doch nicht normal. Ich quatsch die Leute einfach voll, ne? So, bis ich irgendwelche Infos kriege. Das ist unfassbar. Das. Hier können wir noch mal ganz kurz unter uns, letzte Dings, weil ich habe so Bock, weil ich dich mittlerweile echt liebe. Erzähl. Können wir nicht mal irgendwie mal, kannst du mal. Also das Problem ist, du vergisst es immer. Kann nicht irgendeiner aus deiner Familie in der Nähe sein, dass ich, wenn ich dir was erzähle, dass das irgendjemand speichert? Also Ecki macht das für mich immer. Ne? Ecki ist so meine Tippse. Also damit du es mal gehört hast hier. Sir Ecki oder auch genannt Sir Krummsäbel. Oder ich mache alles selber. Ne? Also der Rainer gibt dir jetzt sein Handy ab. Hier, mach mal hier die Story, mach mal hier das. Ich mache alles alleine, Alter. Ich bin verloren. Soll ich dir sagen, wie das so zustande kam? Das Plastikkind sagt, ich habe keine Ahnung von Social Media und ich soll mal die Finger da weglassen. Und da habe ich gesagt, dann machst du jetzt mein Insta. Und sie so, okay, zack, war das Handy weg. So war es wirklich. Geil. Das ist ja geil. Aber weißt du, was cool wäre? Wenn wir mal so ein Survival-Übernachtungszelt mit Lagerfeuer-Stream machen. Und wenn wir nur allein sind, frag doch mal den Wallace. Ob der auch Bock hat. Ja, das ist ich tatsächlich. Ich mag den voll. Wallace ist mega nice, Das ist ein richtig cooler Lass uns das doch Dude. Einfach alleine machen. Scheiß doch mal auf irgendwas. Lass uns doch einfach alleine machen. Wir gucken einfach, wo wir das irgendwo machen können. Wir fragen nach, ob wir da grillen, hier so ein Dings. Und weißt du, was ich beim Angelcamp, beim ersten Angelcamp von unserem Promi-Influencern geil fand? Mhm. Diese Gespräche. Ja, die Gespräche waren cool. Ich habe dazugehört, ich fand das so toll. Mir ging es gar nicht also wir sind ja beide Angler. Mhm. Dieses Zurücksetzen, da bin ich kein Freund von. Dieses auf Hobby angeln, einfach nicht wegen der Ernährung mäßig, sondern einfach nur, ich habe was gefangen und wieder zurücksetzen, das finde ich ganz scheiße. Ja, ja. Weil die Fische meistens elendig versterben dann. Das mal abgesehen, das ausgegrenzt. Aber ich habe einfach geguckt, weil die haben einfach sich unterhalten und ich habe einfach so Big Brother mäßig diese Unterhaltung einfach so geliebt. Ich hab stundenlang zugehört. Ja, ja. Und ich glaube, guck mal, mit deiner Crew, mit dem Equipment, was wir alles austauschen können, lass uns doch mal fragen in Wallace. Ich habe jetzt keinen großen Kontakt, ich war nur mal bei ihm im Stream. Hast du näheren Kontakt zu ihm? Ich habe näheren Kontakt zu ihm, ja. Kannst du nicht mal einfach mal so eine Gruppe aufmachen? Weiß nicht, ob er dann WhatsApp-mäßig machen will, wegen Nummern und so ganzen Kram, aber wir sind ja. Mhm. Niemand liegt die Nummer von dem anderen. Nee. Aber oder vielleicht einfach nur bei Discord. Frag ihn einfach mal. Und wir organisieren unter uns so eine Dreifach-Kombi. Drei Typen irgendwo im Wald. Da fragen wir danach, ob wir da kampieren können. Und machen einfach mal self-made einfach das Ding mal alleine. Ich glaube, ich hätte da tatsächlich das ein oder andere Grundstück zur Verfügung. Ich habe ja auch Kontakte zu dem ein oder anderen Urbexer. So ist es nicht. Was ist das? Kennst du nicht diese Lost Placer, die da mal so rumrennen und Lost Places gucken und so? Ja, mein alter Freund Relodiac zum Beispiel. Relodiac zum Beispiel. Oder Grüße gehen raus an Stefan, Let's Urbex TV. Ja, Relodiac kann ich auch fragen. Der hat die Hinnummer gewechselt, aber den habe ich ja damals. Den könnt ihr auch fragen, ob der Bock hat. Wollen wir das nicht alleine auf die Beine stellen? Ja, wir brauchen ja nur ein Grundstück, ne? Und Grundstück und Zeit, mehr brauchen wir nicht. Ich habe die Ausrüstung, also ich habe ein Zelt da, so ist es nicht. Ja, das kriegen wir doch hin. Na klar. Ich stelle mir das so geil vor, wenn wir dann einfach so sitzen am Lagerfeuer und einfach mal wirklich vernünftig reden, nicht wie die gestellten Situations-Promi-Influencer-Gequatsche mit Spaß und so, einfach vernünftig über das über die Welt, über so, das Leben. So wie im Heidepark. Alter, Junge. Ja, nein, Rainer, ohne. Ich glaube wirklich, dass das wirklich viel interessiert, dass wir nicht so gestellte Scheiße machen, sondern einfach vernünftig, jetzt nicht politisch irgendwas rechts, links, hast nicht gesehen, darum geht's gar nicht, sondern einfach nur, was hat man erlebt, was ist scheiße gelaufen im Leben, so beim Marshmallow, grillen, überm Lagerfeuer. Ich glaube, das zieht wirklich. Einfach mal real. Ja, klar. Dann nehmen wir das mal in Angriff, ne? So einfach ist das. Also von meiner Seite absolut gerne. Ey, ich habe voll Bock drauf auf sowas. Ja. Der Wolle ist ein bisschen knuddeln. Der kommt doch eigentlich von Exe, glaube ich, ne? Ich würde eher sagen Tanzi, weil ich glaube, das sind beste Freunde so. Ah, dann war es der von Tanzverbot. Okay, genau. Nee, warte, wer war denn von Excel? War das echt nicht Wallace? Ich dachte, Wallace wäre von... Also ich kenn Wallace eigentlich durch Tanzi. Also deswegen weiß ich es, kann ich es dir nicht genau sagen. Okay, dann habe ich das verwechselt. Okay. Ja, dann beenden wir dieses Podcast. Oh, guck mal. Also ich hoffe, die Leute waren unterhalten. Und die haben diese Stunde einfach, es ging wie in einem Flug. Schreibt uns mal bitte auf der Homepage, wenn wir uns jetzt hier verquasselt haben. Aber das ist einfach unser Podcast. Wir stellen hier nichts. Wir reden einfach untereinander. Wir hatten mal, die haben wir immer noch so eine Gruppe mit Themen, die wir ansprechen wollen. Da war Kai der Einzige, der Themen reingehauen hat. Hat aber schnell wieder aufgegeben. Und hat er sich wohl gesagt, scheiß drauf, Digga, wir gehen da so rein. Nee, ich habe tatsächlich ich habe für mich selber eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo ich meine Themen für mich selber über den Tag rüber kurz reinposte. Also ja, also manchmal mache ich das so, dass wenn ich ein Thema habe, das ich unbedingt ansprechen will im Podcast, schreibe ich es mir tatsächlich so oldschool auf einen Zettel auf hier neben dem PC. Nee, lad mich ein in eine Gruppe. Aber die haben wir doch schon. Schmeiß mich dann wieder raus. Dann schmeiß mich da raus und in diese Gruppe, wenn du irgendwo, ich mache das wirklich so, wenn ich beim Edeka bin, kannst du Niki fragen und mir fällt ein Thema ein, dann mache ich kurz die Sprachtaste und sage einfach nur, sagen wir mal so wie jetzt, TikTok-Streamer. Und nehmen die Sprache wieder weg. Das war's. Ah, okay. Ja, bei mir sind die Memos dann ein bisschen länger. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt sehen wir das nicht mal, Thema TikTok-Streamer, einfach nur sage und höre mir die Sprachnachricht an, den TikTok-Streamer, dann überlege ich, scheiße, was war denn da mit dem TikTok-Streamer? Also, ich habe den Kopf nur voll, ne, mit irgendeiner Scheiße, aber nichts Nützliches. Den so, Kopf oder ist, den Kock? Den Kopf. So, ich habe Kock verstanden, Junge, ich habe gerade Kopf geschüttelt. Ich habe kurz geguckt, das ist alles in Ordnung. Wir sind raus hier. Folge, was war das? 28, glaube ich, war das. Folge 28. 28. 28, genau. Okay. Peoples, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und das Wichtige ist, wenn ihr die Folge komplett durchgehört habt und ihr sagt, oh nein, ist schon zu Ende und es, hey, wie was, ist schon eine Stunde vergangen, dann haben Rainer und ich alles richtig gemacht. Richtig, genau. Dann hat sie nämlich euch gefallen, ob ihr es wollt oder nicht. So. Wir wünschen euch, ich sag einfach mal, eine gute Fahrt, bleibt gesund. Bis zur Folge 29, ne? Alles klar. Ciao, macht's gut. Tschüss.